Aus dem Himmel auf die Erde, aus der Herrlichkeit zum Stall, kam der heilige Gottes Sohn als kleines Kind. Aus dem Reichtum seines Vaters in die Armut dieser Welt, zu uns Menschen, die so tief im Elend sind. O Retter, Liebe, Liebe ohne Grenzen, die Liebe Gottes, die uns Jesus bringt, sie wird in alle Ewigkeit erglänzen. Die Liebe Jesu, von der auch mein Herz singt. Von der Vaterliebe Gottes in die Welt, der ihn verschmäht, kam der Mann, der Schmerzen litt, für uns den Tod. Wie ein Hirte voller Liebe suchte er, bis er mich fand. Heute ist das Kind von einst mein Herr und Gott. O Retter, Liebe, Liebe ohne Grenzen, die Liebe Gottes, die uns Jesus bringt, sie wird in alle Ewigkeit erglänzen. Die Liebe Jesu, von der auch mein Herz singt.